Sechstens, das Jungfrau-Merkur-Prinzip. Ordnung und Vernunft. Licht, praktisches Denken, Realismus. Ordnung, Detailgenauigkeit, Gliederung. Vernunft, beobachten, analysieren. Nützlichkeit, vernünftige Ressourcennutzung. Absicherung, Vorsorge, Früherkennung. Pläne, Effizienz, Controlling. Notwendigkeiten annehmen. Sinnvolles Verbessern. Gesunde Skepsis. Genauigkeit. Verzweigt, differenziert. Spezialistentum. Spezialisierte Zusammenarbeit. Sparsam, ökonomisch. Anpassungsfähig, pflichtbewusst. Sauber, ordentlich. Schatten. Mangelbewusstsein. Krümelkacker. Zwanghaft detailverliebt. Übertriebene Kritik. Zynisch. Spießer. Gehorsam. Pessimistische Nörgelei. Misstrauen. Perfektionszwang. Verlieren in Nebensächlichkeiten. Starr. Unflexibel. Angst vor Chaos. Geizig. Berechnend. Auf eigenen Vorteil bedacht. Ängstliche Grundstimmung. Verstand beherrscht Gefühl. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser, ist hier ein Motto. Es begegnet uns inzwischen auf Schritt und Tritt überall. In Österreich ist das Misstrauen der Politiker gegenüber ihrer Bevölkerung inzwischen so groß, dass sie eine generelle Registrierkassenpflicht einführten, um jede Kleinigkeit unter Kontrolle zu bringen. Damit viele Klein- und Kleinstunternehmen zu ruinieren, ist ihnen gleichgültig gegenüber der Möglichkeit, alles zu kontrollieren. In diese Richtung weist auch die sich schon über Höchstgrenzen anbahnende Abschaffung des Bargeldes. Das sind Schritte zu jener Totalkontrolle und Überwachung, die George Orwell in weiser Voraussicht schon in 1984 und Aldous Huxley im Brave New World im Hinblick auf das Aufzwingen von Glück und Gesundheit beschrieben haben. In dem damit einhergehenden Zwang der Machtausübung und Kontrollsucht kommt allerdings schon das Pluto-Prinzip durch. Eine Welt, wo dem Einzelnen zu seinem angeblichen Leben in Glück und Fülle alle Eigenverantwortung seiner angeblichen Sicherheit zuliebe abgenommen wird, politisch wie gesundheitlich. Das Misstrauen hat in Österreich tatsächlich auch schon Gesundheitsauswirkungen der ganz unguten Art. Denn die per Gesetz erzwungenen Registrierkassen müssen ständig online sein, wodurch der kranke Staat bzw. seine verantwortlichen Politiker indirekt alle Geschäftsbediensteten und Kunden zwingen, im Elektrosmog von WLAN-Netzen zu leben. Selbst an Orten, wo aus Gesundheitsgründen auf diese bewusst verzichtet wird, wie in unserem Fastenzentrum Tamanga, würde der Staat so gesundheitsschädliche Installationen erzwingen. Dabei sind Gesundheitsthemen diesem Lebensprinzip vorrangig und hier zu Hause. Die moderne Schulmedizin, die am liebsten alles ständig kontrollieren würde, bietet schon heute zu Beginn dieser Entwicklung drastische Beispiele. Immer mehr Vorsorgeuntersuchungen, die in Wirklichkeit gar keine Vorbeugung ermöglichen, sondern nur Früherkennung, immer mehr Gen- und selbstverständlich Bluttests und Kontrollen. Der US-Papst dieser Schulmedizin, David Agus, MD, sieht für Kontrolleure eine rosige Zukunft mit ständig noch weitergehenden Genkontrollen und winzig kleinen implantierten Messstationen im Körper, die ununterbrochen Daten an Klinikzentren funken, die also die Patienten nicht nur immerfort kontrollieren, sondern auch von sich aus einbestellen. Und natürlich wird dann jeder ständig Patient sein, auch so ein Traum der Schulmedizin. Die schon länger formulierte, ein gesunder Patient sei nur ein zu wenig Untersuchter. In noch weiterer Zukunft könnten dann diese inneren Messstationen auch gleich die richtigen Anweisungen zum Einkaufen geben. Sobald sie Folsäuremangel im Blut diagnostizieren, wird das auf dem Display der Armbanduhr als Notwendigkeit zum Kauf von Feldsalat aufscheinen oder noch besser im Sinn des Allround-Controlling gleich ein entsprechendes Vitaminpräparat, das auch gleich automatisch zugestellt und vom Konto abgebucht wird. Und andererseits wird eine Kleinigkeit auf das Konto des Medizinzentrums bzw. des Leiters aufgebucht. Berechnung in jeder Hinsicht und auf allen Ebenen ist hier Thema, Gefahr, aber auch Chance, Denn ohne unsere Rechner wollen und können wir heute wohl alle nicht mehr sein. So wie man es mit der Masse der Bevölkerung bei der Steuer schon längst macht, aber auch bei den illegalen Fernsehzwangsgebühren für die ihrerseits immer abhängiger und einseitiger werdenden öffentlich-rechtlichen Sender. Alles wird so herrlich berechenbar. Wer die Anzeigen schaltet, schaltet und waltet auch gleich in den Redaktionen und bestimmt den Inhalt der Sendungen und Artikel, oder die Politiker, die er unterstützt hat, machen das für ihn. Die Wirtschaft regelt, beeinflusst und steuert in diesem Sinn schon längst über Anzeigengelder und Partei und andere Spenden. Sie tut das zweifellos nicht aus Liebe, sondern aus Berechnung und kontrolliert selbstverständlich auch die Ergebnisse und ob sich diese Investitionen auch lohnen. In Wirtschaftsbeziehungen gilt das inzwischen schon als normal, in Beziehungen ist es eher noch anrüchig. Das fällt inzwischen vielen auf und missfällt nicht wenigen, die es heftig kritisieren. Der Ausdruck Lügenpresse ist zum geflügelten Wort geworden, wie Lobbyismus für die Politik. Geflügelt passt gut zum hier herrschenden Gott Merkur mit seinen geflügelten Sandalen. Als Manipulator aber gehört es noch besser zum Zwilling-Merkur-Prinzip, wie das ganze um sich greifende Manipulationssystem, das sich mit des ebenso wuchernden Controlling im merkurialen Sinn ergänzt. Die Controlling-Seuche ist typisch für Jungfrau Merkur. Soll sie doch für Ordnung und Sicherheit sorgen, die diesem Lebensprinzip in seiner unerlösten Version über alles geht. Wie wenig Ordnung und Sicherheit das um sich greifende und schon weitgehend grassierende Controlling bietet, zeigen gerade die Großbanken. Es konnte keine der sich häufenden Bankenkrisen verhindern. Im Gegenteil gewinnt der Außenstehende den Eindruck, durch seine Überwertigkeit verstärkt Controlling die Krisenanfälligkeit eher noch, indem es Scheinsicherheit schafft.